Hitlers Germany. Meine Damen, meine Herren, jetzt wird's richtig spannend. Wir kommen nämlich zu den absoluten Top-Sellern des Jahres. Are you ready for? Are you ready for? Hey! A perfect storm, a perfect storm. a journey into sound. Yeah. Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel. Wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel. Wo zum Teufel soll der sein? Manchmal also, manchmal ist so. Leben ist so, ist so. Muss ja, ist so. Geht so, ist so. Läuft doch, ist so, ist so. Geht zum S, S zum O. Wir fahren auch im Winter rum im Cabrio. Geht zum S, S zum O. 24 Stunden im Solari. You've been stuck into making right. It's always

allein. Talk about it. About it. If it's about it. got drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink. geht so schnell. Was ist dir am meist auffällt, wenn du in den Rückspiegel schaust? Und dann ist es längst zu spät, um anzuhalten. Dann musst du weiter geradeaus, bis das Glück wieder an dir vorbeirauscht, weil du ständig in den Rückspiegel schaust. Dance on, build the boat. Without more to say, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. Deeper down. Hi everyone, I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet. Dancing feet, dancing feet, dancing feet. Yo, give me something to dance to. Dance to, dance to. I don't understand what's going on here. Now, here comes the music. Lights on and on, she moves into a paradise without.

possess my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty book is E.O.U. Ooh, you, ooh, I give it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Hold on, for these slaves, I'll stand moments. feel crazy, crazy, crazy. We'll be making perfect sense of this mess. I know that we can make it, make it, make it. I'm all about that bass, bass, bass.